Zweites Kapitel, gelesen von Schalkmar. Mehrere Tage waren vergangen. Tabarosso hatte sich überzeugt, dass seine Befürchtungen, die unbändigen Taten des Diakon Apiller könnten noch ein gerichtliches Nachspiel haben, unbegründet waren. Alles ging gemütlich seinen gleichen Gang. Die Leute suchten Abwechslung in ihr eintöniges Leben zu bringen, indem sie sich zankten, um sich wieder zu versöhnen, und sich versöhnten, um sich wieder zanken zu können. Nichts drohte, die allgemeine Ruhe zu stören. Im Gegenteil, dem Propst ward ein wunderschöner Tag beschieden, der ihm nichts als Freude brachte. Es war dies der Namenstag der Frau Stadthauptmann, der sehr bald auf jenen Tag folgte, an dem Apiller in seinem Glaubenseifer den öffentlichen Skandal mit dem Kommissar Tanilka hervorgerufen hatte. Als alle Gäste der Pastete des Herrn Polizeichefs die gebührende Ehre erwiesen hatten, rief der Hausherr, welcher zufällig ans Fenster getreten war, plötzlich laut seiner Frau zu. »Ach du lieber Gott! Sieh nur, Frau, was für Gäste wir bekommen!« »Wer kommt denn da?« fragte die Frau. »Sieh mal selber nach.« Die Hausfrau und mit ihr alle anwesenden Gäste stürzten ans Fenster und nun sah man, dass sich ein mächtiges Dreigespann kräftiger brauner Pferde vorsichtig den Berg herunter bewegte, fast wie ein dreiköpfiger Drache, der auf dem Bauche kriecht. Das mittlere Pferd bläht sich auf und strampelt wie ein alter General, der einen Untergebenen eine Pauke halten will. Die Seitenpferde sausen bald wie Ulanenkornetts auf dem Ball, die ein Gegenüber suchen. Bald drängen sie sich an das Mittelpferd wie Schafe im Regen. Das rote Glöcklein schlug manchmal mit dem Ring gegen den Rand. Dann schien es wieder wie festgeklebt und schwieg. Nur die Schellen klirrten dumpf. Jetzt war der dreiköpfige Drache unten angelangt und breitete sich aus. Die Rücken der Pferde wurden sichtbar. Der Schweif des einen Seitenpferds wehte hoch im Winde. Auch eine Mähne flog empor. Die Pferde hielten gleichmäßig Trab und der Wagen polterte über die Brücke. Deutlich sah man das vergoldete Krummholz mit eingeätzten Ornamenten und den großen, altertümlichen, bronzebeschlagenen, gitarrenförmigen Wagen, auf dem nebeneinander wie auf einem Sofa zwei kleine Geschöpfe, ein weibliches und ein männliches, saßen. Der Mann in einem dunkelgrünen Kamelottmantel und einer großen Mütze aus haarigem Plüsch, die Frau in einem schlafrockartigen Mantel aus himbeerfarbenem Gradenapel mit einem lila Samtkragen und einer Haube mit braunen Bändern. »Mein Gott, das sind ja die Pleidomaschen Zwerge! Nicht möglich! Sehen Sie doch selbst! Ja, richtig, gewiss doch! Da, Nikolai Afanasjewitsch hat uns schon bemerkt! Sehen Sie, er grüßt! Und jetzt doch Maria Afanasjewna!« So tönte es erfreut von allen Seiten. Die Gastgeber beeilten sich, für die Ankömmlinge das Frühstück wieder auftragen zu lassen, und die Anwesenden richteten die Blicke gespannt nach der Tür, durch die die kleinen Leute eintreten mussten. Voran schritt ein altes Männlein, nicht größer als ein achtjähriger Knabe, gefolgt von einem alten Frauchen etwas größeren Wuchses. Das Männlein war ganz Sauberkeit und Wohlanständigkeit. Auf seinem Gesicht war nichts von gelben Flecken oder Runzeln zu sehen, wie sie gewöhnlich die Gesichter von Zwergen entstehen. Er hatte eine sehr wohlproportionierte Gestalt, einen kugelrunden Kopf, der ganz mit weißen, kurzgeschorenen Haaren bedeckt war, und kleine braune Bärenaugen. Die Zwergin machte keinen so angenehmen Eindruck wie ihr Bruder. Ihre Gestalt war schwammig, um den Mund spielte ein Zug von Dummheit und Sinnlichkeit, und die Augen blickten stumpf. Der Zwerg Nikolai Afanasjewitsch trug trotz der heißen Jahreszeit warme Tuchstiefel, schwarze Beinkleider aus haarigem Flauschstoff, eine gelbe Flanellweste und einen braunen Frack mit Metallknöpfen. Seine Wäsche war von tadelloser Sauberkeit und seine Wangen stützten sich auf eine stramm gebundene, hohe Atlasbinde. Die Zwergin trug ein grünes Seidenkleid mit großem Spitzenkragen. Als Nikolai Afanasjewitsch ins Zimmer getreten war, legte er zuerst die Händchen an die Hosennaht, drückte dann die rechte mit der Mütze ans Herz, machte einen Kratzfuß und schritt etwas breitbeinig gerade auf die Hausfrau zu. »Unser gnädiger Herr Nikita Alexejewitsch Pladomasso und der gnädige Herr Parmen Semenowitsch Duganow«, sagte mit leiser und eintöniger Greisenstimme, haben uns in ihrem eigenen und im Namen ihrer Frau Gemahlin befohlen, dass wir als ihre Diener Ihnen, gnädige Frau Olga Arsentjewna, ihren Glückwunsch darbringen. Schwesterlein, wiederholt es, wandte sich an die neben ihm stehende Schwester, und als diese mit ihrer Gratulation fertig war, machte Nikolai Afanasjewitsch vor dem Polizeichef ebenfalls einen Kratzfuß und fuhr fort. Und auch Ihnen, gnädiger Herr Wojin Wasiljewitsch, und der ganzen geehrten Gesellschaft einen herzlichen Glückwunsch zum frohen Familienfest. Und ferner habe ich, gnädiger Herr, Ihnen zu melden, dass mein gnädiger Herr und Parmen Semenowitsch Duganow, die mich und meine Schwester als Gratulanten hierher gesandt haben, es gütigst zu entschuldigen bitten, dass sie ihren Glückwunsch durch uns unwürdige Knechte darbringen lassen. Aber sie können leider über ihre Zeit nicht verfügen. Sie wollen sich heute Abend noch persönlich deswegen entschuldigen. Parmen Semenowitsch will herkommen, rief der Polizeichef. Mit meinem gnädigen Herrn Nikita Alexejewitsch Bladomasso, der sich auf der Durchreise nach Petersburg hier aufhält und um Vergebung bittet, wenn er im Reiseanzug erscheint. Der Gesellschaft bemächtigte sich bei dieser Mitteilung eine leichte Erregung, welche der Zwerg benutzte, um auf der Barroso zuzugehen und seinen Segen entgegenzunehmen. Da besagte leise, Parmen Semenowitsch bittet, ihr möchtet heute Abend auch hier sein. Sag ihm lieber, ich würde kommen, erwiderte der Barroso. Der Zwerg empfing dann auch von Sacharia den Segen. Der Diakon Apilla ergriff die Hand des kleinen Mannes, der sich ehrbietig vor ihm verbeugte und dabei lächelnd sagte, ich bitte euch nur, werter Herr, versucht eure Heldenkraft nicht an mir. Ist er denn so kräftig, Nikolai Afanasjewitsch? Scherzte der Hausherr. Er gibt gern Proben seiner Kraft, antwortete der Alte. Aber lohnt es sich an einem Krüppel? Wie steht's mit der Gesundheit, Nikolai Afanasjewitsch? Fragten die Damen, welche den Zwerg von allen Seiten umringt hatten und seine Händchen drückten. Ach was, Gesundheit, meine werten Damen, es ist ein Spott und eine Schande. Wie ein Ferkelchen bin ich geworden. Der Sommer ist längst da und ich friere beständig. Sie frieren? Ei, freilich. Schauen Sie mich bloß an, ich bin ja ganz in Hasenwolle eingenäht. Aber was ist dran, auch verwunderlich, werte Herrschaften. Ich, unnützer Mensch, habe doch schon die 80 hinter mir. Nikolai Afanasjewitsch wurde von allen Seiten mit Fragen überschüttet. Man setzte ihn an den Tisch, reichte ihm die Speisen. Er antwortete allen klug und gewandt, rührte aber von den Speisen nichts an. Er aß längst schon sehr wenig und auch dann nur höchstens ein leichtes Gemüse. Aber die Schwester wird essen, sagte er sich zu dieser wendend. Esst nur, Schwesterlein, esst. Geniert euch nicht. Wollt ihr aber ohne mich nicht essen? Dann bitte ich Olga Arsentjewna um etwas Möhrenfüllung aus der Pastete hier auf dieses kleine Tellerchen. So ist recht. Dankeschön, danke. Was brauche ich überhaupt noch zu essen? Ich kann ja gar nicht mehr. Nicht einmal einen Zwirnstrumpf bringe ich mir ordentlich fertig. Und früher konnte ich doch viel besser stricken als die Schwester. Sogar Bruder Ries ein Gläs verstand ich zu flechten. Aber jetzt lasse ich beständig die Maschen fallen. Der Probst sah dem Zwerge mit glücklichem Lächeln in die Augen. Wenn ich dich betrachte, Nikolai, so denke ich an ein liebes altes Märchen, mit dem man sterben möchte. Ach, Väterchen, unser liebes Märchen ist vor uns heimgegangen. Vergiss du sie nicht schon, deine Herren, die Bojaren, Marf und Renner, fragte sich ihm nähernd der Diakon Apilla, welcher den Zwerg immer noch ein wenig zu fürchten schien. Zum Vergessen bin ich schon zu alt, Vater Diakon. Ich denke lange schon daran, dass es für mich Zeit wird, ihr in jener Welt wieder zu dienen, erwiderte er leise und sich halb dem Diakon zukehrend. War eine trostreiche Frau, diese Alte, sagte der Diakon, ohne seine Rede an eine bestimmte Person zu richten. In welchem Sinne trostreich? Wie meinst du das? Fragte der Barroso. Spaßig quasi. Der Probst lächelte und machte eine abwehrende Handbewegung. Nikolai Afanasjewitsch aber fiel Apilla ins Wort und sagte sehr bestimmt, keine Spaßmacherin war sie, sondern eine wirkliche Trösterin, werter Herr. Was belehrst du ihn, Nikolai? Erzähl lieber, wie sie dich erbittert hat und wie sie dann alles wieder zum Besten kehrte, rief der Propst. Ach, Hochwürden, das ist eine so alte Geschichte. Er weiß von dieser seine Erbitterung mit so viel Wärme zu erzählen, wandte sich der Barroso an die Gäste. Ja, Väterchen, Sie, meine gnädige Herrin, verstand es, einen Menschen so zu erbittern und dann so zu trösten, wie nur ein Engel Gottes zu trösten vermag, fiel der Zwerg sofort ein. Nun, so erzähle doch. Ja, Nikolascha, erzähle. Nun, werte Herrschaften, ob Sie sich über mich lustig machen oder ob es Sie wirklich interessiert, wenn die ganze Gesellschaft es wünscht, so will ich mich nicht widersetzen und Ihnen die Geschichte erzählen. Und er begann. Ende des zweiten Kapitels, gelesen von Schalkmar.